Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir haben heute eine freie Themennacht, eine offene Talkradio-Show. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr das machen über jedes Thema, das euch interessiert. Also, wenn ihr mich anrufen wollt, dann müsst ihr das tun unter dieser Nummer hier 0800 5678 111, kostenfrei. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Sandra und Sandra ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Ja, ich muss erstmal sagen, ich bin tierisch aufgeregt. Ich habe bei dir noch nie angerufen. Wir beide, die Sandra und ich, werden das Pferd schon schaukeln jetzt. Ja. Aber hallo. Ja, also mein Thema ist, dass ich noch Jungfrau bin. Und ich werde dieses Jahr 26. Ich rede gerne mit Jungfrauen. Ach ja, ja. Ich kenne viele Männer, die reden wunderbar also ja. mit mir darüber, aber... Das Problem ist, ich lerne immer die falschen Männer kennen. Oder wenn, dann sagen sie, wenn es soweit kommt, dann sagen sie halt zu mir, du bist mir dafür zu schade und sagen dann Tschüss. Och, ehrlich, das haben die gesagt schon? Bist ja, du also oft genug. Wie viele Männer, also wie viele Bekanntschaften hattest du denn schon? Also jetzt, das fing eigentlich erst so mit dem 19. Lebensjahr an. Mhm. Also sechs. Sechs. Und wie... Oder mehr. Also es war aber erstmal nur so mit Küssen und so haben wir die auch überhaupt keine Probleme mit. Mhm. Nur leider mal, wenn ich Typen kennengelernt habe, ich so gedacht, ach, gib dir mal eine Chance und so. Mhm. Ne? Ja, und aber es hat nie bei mir Knallbumm gemacht. Und dann habe ich so gedacht, daran liegt es wohl auch. Was bedeutet denn Knallbumm? Das bedeutet, dass du warst noch keinmal so richtig verknallt. Ja, richtig. Und du möchtest eigentlich nur dich einem Mann schenken, um es mal altmodisch zu sagen, wenn es richtig eingeschlagen hat. Richtig, so ist es. Ja, aber du hast gerade so gesagt, dass die Männer einen Rückzieher gemacht haben. Offensichtlich warst du dann doch interessiert. Ja, klar, weil ich so gedacht habe, jetzt wird es ja auch mal langsam Zeit, dass ich meine Hitler bringe. Man muss es jetzt mal machen. Wie nah bist du denn den Männern gekommen? Oder wie nah seid ihr euch gekommen? Mit den sechs Männern, die du da schon auflisten kannst. Also anfangs war das nur so Küssen und diese ganzen Spielereien. Mhm. Auch so ausgezogen und aber nie weitergegangen. Aber ihr lagt schon nackt im Bett nebeneinander. Ja, schon oft und genug. Und habt diverse zärtliche Spielereien auch schon getan. Genau. Aber es kam eben noch nicht zu dem klassischen Coitus. Ja, richtig. Ne, das fehlt jetzt noch. Und das Problem ist, dass ich dann auch immer sehr verkrampft war. Mhm. Ja, und ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt ein Problem habe, ob ich irgendwie frigide bin, obwohl ich das nicht glaube. Also, wir haben uns mal gerade zwei Minuten unterhalten. Ne? Ich glaube, dass du kein großes Problem hast und ich glaube, dass du nicht frigide bist. Ich glaube, dass du eine sehr sympathische junge Frau bist. Ja, das höre ich. Ich habe ja auch einen großen Freundeskreis. Ja. Und die sagen alle zu mir, wir verstehen dich nicht. Warum kriegst du keinen ab? Ja, so einfach ist das ja auch nicht, wenn man große Ansprüche hat. Wenn man ich habe keine hohen Ansprüche. Doch, du hast gerade gesagt, du willst denjenigen erst mit dem ins Bett gehen, wo es nur richtig geschnackelt hat. Ne? Ja, aber richtig. Ich finde, das ist doch selbstverständlich, oder nicht? Ach nö, es gibt schon viele Leute, die gehen auch mit Leuten ins Bett, wo es nicht so absolut... Ja, das weiß ich. Ne? Also, aber das will ich aber nicht. Aber so eine bist du ja nicht. Nee. Auf keinen Fall. Ja, ich will ja auch zum Beispiel auch nur einen haben, der einfach nett ist. Zum Beispiel viele Freundinnen von mir wollen einen haben, der einen guten Job hat. Ja. Der viel Geld hat, aber das ist so... Ja, das ehrt dich doch sehr. Dass du guckst ja eben nicht aufs Geld und aufs Auto, sondern du guckst ja auf die inneren Werte, ne, oder? Ja, klar, aber dann habe ich auch wieder Angst, jetzt wo ich auch immer älter werde, ne? Ja, ist natürlich bedenklich schon in dem Alter. Die ersten grauen Haare kommen, ne? Mit 25 genau. Muss man aufpassen. Ich bin aber blond, da sieht man das. Ach so. Ja, auf jeden Fall, was soll man jetzt sagen? Das ist so. Also du gerätst so ein bisschen, wenn ich das richtig interpretiere, in Torschusspanik. Ja, das kann man so sagen, weil ich habe auch, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Jungs, die ich jetzt heutzutage kennenlerne, mhm. und ich sage denen immer noch, ich bin Jungfrau, mhm. dass die denken, ich will die sofort heiraten. Das denken die? Das stimmt aber nicht, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin dafür viel zu freiheitsliebend, ich will noch viel zu viel machen. Und aber die beste Methode, dem entgegenzuwirken, ist doch, indem du sagst, ich bin Jungfrau, aber bildet euch ja nicht ein, dass ich euch heiraten will. Das wäre doch der beste Satz. Das sage ich doch immer zuerst. Und das nur... Und das nutzt du auch nicht? Nee, eigentlich nicht. Sandra, was machst denn du vom Beruf? Ich bin vom Beruf MTA. MTA, medizinisch-technische Assistentin. Richtig. Mit einem großen Freundeskreis. Und gehst auch viel aus, in Diskotheken. Ja, ach, jedes Wochenende sind wir auf Halligalli. Bist im Prinzip auch eine Frohnatur. Ja, klar. Ach, ich liebe auch meinen Job. Ich mache viel Fortbildung. Ja. Also mir ist das auch total wichtig. Ich bin auch jetzt nicht so eine, die sofort Kinder in die Welt setzen will. Und denke ich mir, dann muss es doch auch so einen geben, der noch viel machen will. Lass mich was ganz Indiskretes fragen. Kannst du mich alles fragen. Ne, du musst es ja nicht beantworten. Hast du denn genügend Erfahrungen mit dir selbst, mit deiner eigenen Sexualität schon gemacht? Du alleine? Ich glaube nicht so viel. Das heißt, du hast noch keinen Orgasmus erlebt? Also, ich weiß es nicht, ob es einer ist, aber ich habe es meistens nur in Träumen. Mhm. Also, immer nur im Unbewusstsein. Ja, und was hält dich davon ab, so ein bisschen mit dir selbst zu experimentieren? Ich weiß es nicht. Also mich turnt es einfach nicht an. Also, Aber es ist nicht sowas wie irgendwie, dass du eine Aversion dagegen hast oder ein schlechtes Gewissen oder. Nein. Das nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe einfach voll Bock drauf. Also ich kann auch mit allen darüber reden, auch mit Männern. Ich frage dich deshalb, weil ich ja die These vertrete, dass man mit sich selbst gut im Reinen sein muss, auch sexuell, und auch mit sich selbst Spaß haben können muss, um sich richtig mit einer anderen Person einzulassen. Das ist so eine These von mir, ist meine Meinung. Kannst du dir ja mal vielleicht so durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten glaube ich, dass da überhaupt keine Sorge besteht bei dir. Das sagen wir aber schon so viele und schon seit so vielen Jahren. Du musst jetzt einfach ein bisschen tapfer sein, Sandra. Du bist wirklich im zarten Alter von 25. Manch einer muss lange warten, bis der Richtige kommt. Und die große Liebe fällt nun mal nicht vom Himmel. Und das kann sein, dass das noch ein paar Jahre dauert. Naja, super. Das habe ich auch schon oft gehört. Ich weiß. Ja, was soll man jetzt anders sagen? Du hast ja, und das kann man dir ja nicht ausreden und will ich dir auch überhaupt nicht ausreden, du sagst, ich gehe erst mit allem richtig in die Kiste, wo ich richtig groß verliebt bin. Ja, richtig. So, was heißt das? Daraus können wir den Schluss ziehen, du musst einfach warten, bis er kommt. Und du musst weiter baggern, weiter Männer ansprechen, du musst dich weiter zu deiner Jungfrauenschaft bekennen und sagen, ich will euch aber auf keinen Fall heiraten sofort. Du darfst einfach nicht nachlassen, aktiv zu sein. Das ist es. Mhm. Ja. Ja, nur weil ich jetzt im Moment so ein bisschen am Zweifeln war, halt an meinem Alter. Ach was, Sandra. Du darfst nur nicht mürbe werden. Das ist das Falscheste, was man tun kann. Du musst jetzt eigentlich noch einen Gang zulegen und sagen, ach, jetzt ist recht und der wird schon kommen. Und wenn ich 28 bin, ist auch egal. Na gut. Also bloß nicht aufgeben jetzt, ne? Ja, ich werde es versuchen. Der wunderbare Prinz wird schon noch kommen. Ja, das ist auch so, dass der Prinz halt kommen muss. Der Prinz muss kommen. Vielleicht ist es aber auch immer so eine Sache, dass man seine Ansprüche manchmal zu hoch steckt. Mhm. Ne? Das vereinsamt, das führt manchmal zur Isolation und zur Vereinsamung, wenn man... Wie soll er denn sein? Eigentlich habe ich den einzigen Anspruch, den ich habe, dass er blond sein soll oder braun. Warum in Gottes Namen soll er blond sein? Stell dir mal vor, da kommt ein Adonis, der super nett ist, aber der hat pechschwarze Haare. Was dann? Da sagst du nein. Weiß ich nicht. Aber ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Und warum muss er blonde Haare haben? Keine Ahnung, weil wenn ich weggehe, achte ich nur auf blonde oder braunhaarige, auf schwarzhaarige. Ich weiß nicht warum. So seid ihr Frauen. Ihr guckt immer nur auf die Äußerlichkeiten. Ja klar, ne? Nur... Ja, muss man ja zuerst, ne? Bitte? Muss man ja zuerst. Ja, natürlich, du hast völlig recht, na klar. Also Größe und so ist egal. Ja, und nicht besonders groß. Nicht besonders groß? Nee. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,71 Meter und darf nur 1,80 Meter groß sein. Ach so, und wenn er jetzt 1,90 ist, geht das gar nicht mehr? Nö, der ist damit zu groß. Darf er denn ein bisschen kleiner sein als du? Nee, aber ein bisschen jünger. Wie jung dürfte er denn sein? Du bist 25, wie gesagt. Ja, so 2 Jahre. Dürfte er auch ein bisschen älter sein? Ja, aber sind nur maximal 5 Jahre. Also mit 31 keine Schnitte bei dir, ne? Ja, weil die meisten, die wollen dann ja auch schon so heiraten und... Genau, das willst du ja auf keinen Fall. Nee, erstmal nicht. Also, ich sehe schon, es ist ein bisschen eingeschränkt. Also so zwischen 23 und 29 sollte er sein. Er sollte blond sein. Er sollte so um 1,80 Meter, vielleicht 1,82 Meter groß sein, aber nicht größer. Er sollte nicht kleiner sein als du und er sollte nett sein. Er braucht kein großes Auto haben und kein großes Haus, aber er soll ein guter Kumpel auch sein. Richtig, das ist mir auch total wichtig. Das ist auch wichtig. Mit dem man allen Scheiß machen kann. Mit allen Scheiß, okay. Da dürfen wir denn vielleicht dir die eine oder andere Adresse weitergeben von Jungs, die sich jetzt hier melden? Ach ja, warum nicht? Warum nicht? In welcher Gegend wohnst du denn? Ich komme aus Herne. Aus Herne. Also da ist ja das ganze Ruhrgebiet, ist genau. Jetzt die Jungs im Ruhrgebiet. Ich bin überall anwesend. Man findet mich überall eigentlich. Wählen sich jetzt die Fingerwund bei uns. Ja, ich, super. Ich wünsche dir alles Gute und lass dir Zeit. Du wirst schon noch deine Jungfrauenschaft loswerden. Ja, ich hoffe ja mal. Ich bin sicher. Tschüss, Anna. Okay. Tschüss. Vielen Dank, Domian. Ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Zwischendurch mal ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns auch, das heißt Domian, im Internet finden unter www.1live.de oder unter www.nachtlager.de. Das ist ja noch sehr einfach, jetzt alles zu erklären. Und das nächste ist jetzt ein bisschen schwieriger für jemanden, der sich in dieser Computerwelt nicht so ganz gut auskennt. Man kann Domian auch finden unter http://domian.maurice.de. Das sind unsere Internetanlaufstellen. Morgen haben wir prominenten Besuch hier bei Domian. Eine Stunde lang wird der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, hier bei mir sitzen und sich euren Fragen und Anmerkungen und vielleicht auch eurer Kritik stellen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, Wolfgang Clement zu Gast bei Domian. Maike, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Maike. Hallo Domian. Entschuldige, jetzt muss ich gerade mal husten. Ist in Ordnung. Dein Thema. Gesundheit. Ja. Dein Thema. Also, mein Thema. Du hattest vor 2 Wochen oder so mal schreckliche Orte. Mhm. Als Thema, ne? Ja, mhm. Ja. Und da wollte ich also dringend mit dir reden, weil da kam wieder alles hoch. Mhm. Also ich habe eine harte Kindheit hinter mir, kann ich so sagen. Mhm. Ich bin also 13 Jahre immer wieder hin und her im Krankenhaus gewesen. Ich habe also schwere Organmissbildung gehabt. 13 Jahre hin und her im Krankenhaus? Ja, also mit 5 Monaten wurde ich das erste Mal operiert. Mhm. Also du bist mit Organmissbildungen zur Welt gekommen? Ja, das ist also... Was für Organmissbildungen waren das? Also Nieren, Blasen, alles doppelt. Also du musst dir vorstellen, jeder Mensch hat 2 Nieren normalerweise. Mhm. Ich habe 4 gehabt. Mhm. Und 2 Blasen. Ein Mensch hat 1 Blase. Ja. Und ich habe 2 gehabt. Und also da sind ja auch Harnleiter dabei und das war alles doppelt und dreifach und... Waren denn beide, jetzt am Beispiel der Blase, waren beide Blasen auch in Funktion? Ja, das ist ja das Problem. Dazu komme ich später noch. Also die waren, also dass ich war so, das ist also, ich bin adoptiert und wir wissen nicht, das war also praktisch eine Geheimadoption sozusagen und meine Eltern wollten halt nicht wissen, warum und wieso. Sie wollten halt ein Kind. Mhm. Und ne, sie haben halt nicht so, ne, sie wollten mich haben und also sie haben dich auch. Sie haben dich adoptiert, als du wussten sie gar nichts von der Organmissbildung? Doch. Ja, sie haben gesagt, also wir mussten praktisch dafür bürgen, dass sie, falls ich ein Pflegefall werde, mhm. ne, ach so. dass wir aufkommen. Also deine Pflegeeltern später haben dich adoptiert, obwohl sie wussten, dass du sehr schwer krank bist oder dass du mit schweren Behinderungen auf die Welt gekommen bist. Ja. Ne, so ja. Kann man das ja sagen. Kann man sagen. Mhm. Du hast jetzt gerade von den Nieren gesprochen, von der Blase und was war noch? Ja, das ist ja alles verwachsen gewesen, also ist noch verwachsen praktisch mit den Harnleitern. Mhm. Ne? Und das ist also der Grund gewesen, warum ich also mit der letzten OP, da haben sie also den Harnleiter begradigt. Meine Frage war, ob noch andere Organe betroffen waren. Nein. Das nicht. Ja. Also da kann man sich vorstellen, dass du sehr viel ins Krankenhaus musstest und du hast gerade eine Zahl von 13 Jahren Krankenhaus gesprochen. Hast du 13 Jahre, du hast nicht in einem Stück 13 Jahre Krankenhaus. Nein, aber ich musste halt immer wieder rein. Also ich habe sehr lange in Essen gelegen und als ich klein war, also die erste OP mit 5 Monaten in der Dortmunder Kinderklinik, kann ich so sagen. Mhm. Und also das war also der totale Horror für mich. Ne? Das heißt, du bist eigentlich aufgewachsen mit Krankenhaus, ne? Ja, solange du zurückdenken kannst, warst du immer irgendwie im Krankenhaus. Ja, und ich habe also Horror vor Ärzten und es ist immer eine Tortur, ein Psychokrieg, dahin zu gehen. Heute immer noch? Also es ist manchmal doch, also wenn ich schon ins Krankenhaus muss, wenn ich irgendwelche Malessen habe oder zum Arzt muss, Zahnarzt oder normalen Arzt, wenn ich eine Spritze sehe, wenn die ihn halt, ich habe halt so Rollwehen und so weiter und die kommen da nicht durch, die müssen in die Hand stechen und ich habe also totale Panik. Also schrecklicher Ort für dich auf jeden Fall, eindeutig Krankenhaus oder Arztpraxen. Ja, wie ist es denn, wie geht es dir denn heute? Hat man denn das einigermaßen alles hinbekommen? Ja, also ich bin jetzt wieder eigentlich ganz gesund sozusagen, kann man sagen. Also mit Familienhinterhalt und meinem eigenen Überlebenswillen habe ich das gepackt, dass ich halt meine Angst so weit überwunden habe, dass ich jetzt wieder normal leben kann. Also es ist alles in Ordnung. Ich habe halt... Man hat dir damals als Kind dann die überschüssigen Organe wegoperiert? Nein, also ich lebe mit 3 Nieren, die sind alle verwachsen. Und mit 2 Blasen immer noch. Ach, immer. Aber eine Niere hat man weggenommen. Ja, weil da war ein Bluterguss und ich wäre gestorben, wenn das war. Und auf jeden Fall ist es halt so, man musste ja Kontrolluntersuchungen machen und also mit der letzten OP war halt so dieser Harnleiterknick und dann haben sie das begradigt sozusagen. Und wenn sie das früher erkannt hätten, dann wäre ich ja schon längst gesund gewesen. Mhm. Aber die war immer wieder entzündet alles. Wie lange liegt denn jetzt diese letzte OP zurück? Ja, ich war 13. 13 Jahre. Mhm. Ja. Aber seitdem kein Krankenhausaufenthalt mehr nötig gewesen? Also nicht wegen meinen Nieren, Gott sei Dank. Musst du denn jetzt wegen der 3 Nieren oder wegen der 2 Blasen, wegen der Verwachsungen, auch wie du gerade erzählt hast, irgendwie besonders leben? Musst du dich vorsehen? Nein, ich muss also wirklich darauf achten, dass ich viel trinke und dass ich mich nicht erkälte. Das ist eigentlich so das Wichtigste, sag ich jetzt mal so. Mhm. Sonst sieht es also wenn ich mich irgendwie böse infiziere, also ich hatte, wenn ich also schwer erkältet bin, dann ist es schon ziemlich gefährlich. Mhm. Also wenn ich Blut im Urin habe oder so. Oder ja, klar. Das ist natürlich sehr gefährlich. Aber ich meine, ich achte schon da drauf. Also schrecklicher Ort Krankenhaus. Sehr, sehr verständlich. Ich habe ja oft hier schon Gesprächspartner und Partnerinnen gehabt, die auch so lange im Krankenhaus waren, was man sich als einigermaßen normaler, gesunder Mensch gar nicht vorstellen kann, was das für eine Auswirkung so auf die Psyche hat, viel im Krankenhaus sein muss. Aber ich bin froh, dass es dir einigermaßen gut jetzt geht. Ja doch, ich habe jetzt endlich mein Leben so in geregelten Bahnen gehabt und immer gekämpft, also mit Schule, es war ja immer schwer, musste mich selber immer hochpushen. Und was machst du jetzt vom Beruf? Ich fange jetzt am 6.11. endlich an zu arbeiten als Produktionshelferin in einer Papierfirma. Ich bin eigentlich Bürokraft, aber ich finde leider nichts in meinem Job. Aber du hast jetzt einen anderen Job gefunden, immerhin. Ja, Gott sei Dank. Gut, Maike, dann freue ich mich, dass es dir gut geht. Ja. Und wünsche alles. Ja, ich wollte nur noch sagen, ich habe dein aktuelles Buch hier gelesen. Aha. Und ich wollte einfach sagen, weil ich auch selber schreibe durch diese ganze Krankenhausgeschichte, bin ich so ein Horrorfan und weil ich deine Sendung ja ab und zu verfolge und weil ich auch am Mensch Domian mal interessiert war, was er so macht und wie er mit der Sendung lebt und wer dahinter steht, wollte ich einfach nur sagen, es ist absolute Spitze gewesen. Vielen Dank. Und hoffentlich kommen noch mehr Bücher. Wobei das Lob gebührt dem Autor, dem Wolfram Spikowski. Ja, natürlich. Ja. Er hat das ja geschrieben. Und unser Anliegen war ja schon mal euch, die ihr euch für diese Sendung und für mich interessiert, mal so richtig hinter die Kulissen blicken zu lassen. Ja, das ist auch gelungen, finde ich. Wenn das gelungen ist, freut mich und freut uns das natürlich sehr, sehr besonders. Ja. Vielen Dank für das Kompliment. Bitte schön. Ich reiche es auch weiter an den Wolfram. Bitte? Und ich reiche es auch weiter dann an den Wolfram. Ja, es kommt auch noch ein persönlicher Brief. Also, das ist schön. Weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt durchgekommen bin und es ist wirklich ein Hammer. Also es ist ja wie beim Papst bei euch. Ne? Ja. Und da muss man wirklich hartnäckig sein. Ich habe gesagt, jetzt muss es einfach mal versuchen. Ich bin nicht der Papst. Nein, okay, aber ich meine, du bist ja... Ne? Maike, ich wünsche dir alles Gute und einen guten Start in deine neue Arbeit. Danke. Und toi, toi, toi für alles. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, ciao. Heute Abend, ihr Lieben, wäre ich wirklich beinahe mal wieder vor dem Fernseher platt hingeschlagen. Ich gucke ja ab und zu Talkshows, ganz gerne. Und heute Abend war wieder Kerner, die Johannes B. Kerner Show. Und der erste Gast war Wolfgang Thierse, interessanter Mann, Bundestagspräsident, hört man gerne zu. Aber dann kam Jenny Elvers. Und es ist fast unerträglich, so etwas, sagen wir mal so 10, 15 Minuten hintereinander zu hören, was sie so alles von sich gibt. Sie ist so Stroh. Nein, ich darf es nicht sagen. Zum Beispiel meinte sie, dass aufgrund ihrer Schwangerschaft, dass sie jetzt klüger geworden ist, weil das Gehirn dadurch besser durchblutet wird. Da musste dann selbst Wolfgang Thierse doch sehr heftig lachen. Ich möchte Sie nie kennenlernen. Almut, 40 Jahre alt. Ich grüße dich aber dafür umso herzlicher. Hallo. Hallo, guten Abend, Domian. Almut. Oder beziehungsweise guten Morgen. Also ich wollte mit dir darüber reden. Ich bin mit meinem Freund seit 20 Jahren zusammen. Ja. Ich habe seit 4 Jahren mit ihm keinen Sex mehr, weil ich das widerlich finde. Und ich war vorher ganz anders. Ich habe da immer Spaß dran gehabt. Ich war fantasievoll. Wir haben im Gewitter zusammengeschlafen, im Regen, an der U-Bahn. Aber seit 4 Jahren finde ich es einfach widerlich. Und in den 4 Jahren haben wir einmal Beischlaf zusammen gehabt. Da war ich alkoholisiert und da liefen mir die Tränen übers Gesicht. Und hinterher bin ich mit Ischias-Schmerzen aus dem Bett gekrochen. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das psychosomatisch ist. Aber das klingt ja doch sehr dramatisch. Das klingt ja sehr, sehr schwerwiegend. Seit 20 Jahren zusammen. Vorher lief alles normal. Ja. Und es war schön und du hast ein schönes Erlebnis auch beim Sex gehabt. Richtig. Und seit 4 Jahren ist es dir fast ein Gräuel, ein Ekel. Ne? So kann man es ja sagen. Es ist ein Ekel, richtig. Ist denn da irgendwas passiert damals, vor 4 Jahren? Nein, das war eine schleichende Entwicklung, dass ich das nur noch meinem Freund zuliebe gemacht habe. Achso, es kam gar nicht mehr. Es kam nicht schlagartig von heute auf morgen. Nein, es war eine schleichende Entwicklung. Mhm. Er will schon noch. Er möchte schon noch, ja. Mhm. Hast du denn andere Fantasien? Würdest du gerne mal mit einem anderen Mann schlafen? Nein, wir hatten also auch schon mal Sex zu dritt und so. Also wir wirklich, da gab es keine Tabus. Ich bin der Meinung, so wie mein Freund, alles, was Spaß macht, darf gemacht werden, wenn wir beide damit einverstanden sind. Mhm. Und wir hatten wirklich fantasievolle Sachen gehabt, also nichts liebevoll. Und Also auch in der Dreierkonstellation funktioniert das auch nicht und hat dich auch nicht sehr, sehr, sehr angemacht. Es war ein schönes Erlebnis, aber es war einmal und muss nicht nochmal passieren. Mhm. Warst du denn früher eine durchaus sexuell sehr aktive Frau und für die Sexualität auch schon eine wichtige Rolle gespielt hat? Ja, also wirklich, also ich immer offen für Beziehungen und an allem Spaß und wie man so sagt, in Anführungsstrichen gut im Bett, einfach eben, weil alles Spaß macht und ich fantasievoll bin. Wie ist es denn, wenn du mit dir alleine bist? Nein, ich befriedige mich nicht selber. Mhm. Ist das ungewöhnlich gegenüber früher? Ja, also früher habe ich mich selbst befriedigt, innerhalb von 2 Minuten, sag ich mal, bin ich gekommen oder so und hat das alles, war alles klasse. Mhm. Ist das für dich ein Zustand, der dir selbst auch unangenehm ist und dich beängstigt, dass du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht mit mir? Da stimmt irgendwas nicht, richtig. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eure Beziehung auch enorm belastet, ne? Weil dein Freund sich ja nun doch wahrscheinlich sehr abgelehnt fühlt. Ja, aber direkt belasten, also ich würde eher sagen, es belastet mich als ihn. Oder er zeigt es mir nicht so, dass es ihn belastet. Mhm. Es wird nicht einfach sein, für ihn damit umzugehen, vermute ich schon. Ja, denke ich auch. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, dass du mal professionelle Hilfe suchst und aufsuchst? Also es hat mich jetzt ein Jahr Überwindung gekostet, dich auch mal anzurufen oder so, weil mir fällt es ja auch schwer, darüber zu reden. Ich weiß, was ich jetzt überall gehört habe, aber trotzdem bin ich anonym irgendwo. Mhm. Ne? Es könnte ja schon sein, dass schon mit der Beziehung irgendetwas nicht stimmt, was du vielleicht auch nicht so wahrhaben willst, was man vielleicht mit einem Fachmann zusammen besser gemeinsam so rausfiltern könnte. Ich wüsste wirklich nicht, was es sein könnte. Wir verstehen uns gut, wir reden zusammen, wir lachen zusammen. Also wirklich nach 20 Jahren, wir sind noch verliebt ineinander. Aber du begehrst ihn nicht mehr. Würdest du vielleicht eher sagen, dass es nach 20 Jahren jetzt so etwas geworden ist wie eine richtig gute Freundschaft? Also es ist sehr egoistisch, aber ich habe ihn so lieb. Also ich könnte es verstehen, wenn er mir fremdgehen würde, aber ich würde es nicht akzeptieren. Hm. Das kann natürlich passieren, ne? Wenn er seine Bedürfnisse, die er hat, sprecht er da so offen drüber? Sagt er, dass ihm da sehr etwas fehlt? Nein, das sagt er mir nicht. Hm. Aber es kann ja so sein oder wird ja wahrscheinlich auch so sein. Ne? Und die Gefahr besteht ja, dass er sich das dann irgendwann mal irgendwo anders sucht. Mir bewusst, das bedeutet, dass du eigentlich irgendwas unternehmen musst, um der Sache auf den Grund zu kommen. Was ist die Ursache? Ja, ich bin auch eigentlich so ein Mensch, der forscht oder so in allen und überlegt und so, aber ich kann es mir nicht erklären. Ja, es gibt manchmal Konstellationen, in denen man lebt, die man selbst alleine nicht blickt. Und wenn man noch so viel drüber nachdenkt und grübelt, dass man eigentlich alleine nicht auf die Ursache kommt. Und deshalb ist es wichtig, es entweder vielleicht mit guten Freunden zu besprechen oder eben so noch besser mit einem Fachmann, der dir da so ein bisschen nachhelfen könnte. Ich würde dir das dringend empfehlen, Almut. Ja. Mal, du musst ja nicht gleich eine Psychotherapie oder sowas machen, aber dass du auf jeden Fall dich mal beraten lässt. Also meinst du, es ist doch ganz schön schlimm, ich habe da einen Knacks oder was? Also ich finde schon, wenn man in einer festen Beziehung ist und so etwas erlebt hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Ja. Dass seit 4 Jahren so ein Gefühl aufkommt, das sogar gekoppelt ist mit Ekel vor der Sexualität. Ekel vor einem Menschen, den du eigentlich lieb hast, wie du sagst. Ne? Auch vor mir selber. Bitte? Auch vor mir selber. Und auch vor dir selbst. Finde ich schon, dass das ein Signal ist, auf irgendetwas hin, was sehr komplex und kompliziert ist, was man doch beleuchten sollte, vielleicht auch von einem Fachmann. Finde ich schon, ja. Ich habe heute Nacht die Elke hier, meine Psychologin. Ja. Und ich möchte jetzt gerne, Almut, dass du erstmal mit der Elke redest und Elke wird dir dann noch weitere Tipps geben. Ja, ist okay. Ja? Okay, dann. Also ich fände es gut, wenn du es jetzt alles selbst in die Hand nehmen würdest. Und das ist jetzt der erste Schritt gewesen, mit mir zu reden. Jetzt kannst du mit der Elke reden und dass irgendetwas jetzt in die Gänge kommt. Mhm. Ja? Okay. Alles Gute. Dankeschön, ne? Tschüss. Also du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, du. Tschüss, Almut. Heike. Heike, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, also mein Problem ist, meine beste Freundin versucht sich gerade an meinen Freund ranzumachen. Ah, das ist ja eine Freundin. Ja. Mensch, deine beste Freundin. Wie lange bist du mit ihr schon befreundet? Ich kenne sie schon als Baby. Also eine richtige Busenfreundschaft aus dem Sandkasten. Ja, genau. Machst du bitte mal deinen Fernseher oder das Radio ganz leise? Hab ich. Hast du? Ja. Ich höre irgendwie einen Hall. Na gut, machen wir weiter. Und wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Mit meinem Freund bin ich jetzt seit gute 4 Monate, 5 Monate zusammen. So frisch noch? Ja. Also ist eine recht junge Liebe. Und du bist sehr verliebt? Ja, schon. Also mit Haut und Haaren und... Ja, auf jeden Fall. Hals über Kopf. Ja. Und was macht jetzt diese Freundin mit deinem Freund? Also sie schickt ihm halt immer wieder heimliche SMS, also Kurzmitteilungen übers Handy und schickt ihm halt immer wieder Liebesbriefe. Woher weißt du das? Wie bitte? Woher weißt du das? Er ist so offen und sagt es mir. Also er hat mich jetzt vor kurzem angerufen und hat es mir gesagt. Und sie schwärmt eigentlich, also sie kommt eigentlich jeden Tag zu mir. Sie ist ständig bei mir rund um die Uhr. Und ja. Aber sie weiß jetzt nicht, dass du das weißt mit den SMS und mit den Liebes. Nee, sie weiß es jetzt nicht. Mhm. Und ja, ich habe halt gedacht, Kid, okay, ich habe es mit meinem Freund besprochen gehabt und er hat gemeint, ich bräuchte mir da keine Sorgen machen irgendwo. Und sie hat mich auch drauf sie hat mich nicht drauf angesprochen gehabt, sondern ich habe halt ihr die Deutung gemacht und er schickt ihr eigentlich auch immer SMS, aber nur rein freundschaftlich, weil er hat sie auch kennengelernt durch mich. Und für ihn ist das aber alles nur rein freundschaftlich. Aber Heike, gestatte mal die ketzerische Frage, wieso dein Freund doch dann so relativ freundlich darauf reagiert? Ja gut, okay, das ist dann die andere Sache. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Eigentlich müsste er doch einen klaren Strich ziehen, eine klare Grenze und sagen, pass mal auf Mädchen, so nicht. Ich bin frisch mit der Heike zusammen. Im Übrigen seid ihr beste Freundin. Das ist ja noch ein großer Vertrauensbruch zusätzlich. Ja, eigentlich schon. Ich möchte so nah mit dir gar keinen Kontakt haben. Hallo? Heike? Ha, jetzt ist die Leitung weg. Da war... Die SMS zeigt sie mir dann auch. Da ist sie wieder. Heike, ich habe dich gar nicht verstanden am Anfang, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, wenn sie mir dann oder wenn er ihr dann auch SMS schickt, die schickt er ihr dann halt nur so, also wirklich nur rein freundschaftlich. Mhm. Und sie sagt... Ich glaube, das bringt nichts mit dieser Leitung. Nur halt was ein, sag ich mal in dem Sinn. Heike, pass mal auf, die Leitung ist völlig, völlig kaputt. Ich höre dich immer nur so in Abständen. Lass mich auf jeden Fall noch sagen, bevor sie vielleicht gleich ganz abbricht. Mach doch mal klar Tisch, sprich die Frau doch an, wenn du den ganzen Tag oder ganz oft mit ihr zusammen bist. Aha. Dass ich ihr das dann einfach mal sage. Aber natürlich, da muss in dir doch die Wut kochen. Ja, klar, eigentlich schon. Also wenn mein bester Freund, meine beste Freundin sich an einen Partner heranmachen will, in den ich gerade frisch verliebt bin, würden aber die Fetzen fliegen. Ja, klar, ich weiß nicht, ich verstehe das halt nicht von ihr. Sie verhält sich gegenüber mir eigentlich auch, wie wenn nichts wäre oder so. Also sie macht gegenüber mir gar keine Andeutung irgendwie. Umso schlimmer. Ja. Also und du weißt es ja, du hast jetzt ein Wissen, damit kannst du sie ja knallhart konfrontieren. Und um der ganzen Sache vielleicht auch mal ein Ende zu bereiten, Und ich würde aber auch den Freund auch ein bisschen kritisieren, warum er das Spielchen, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber dass er das überhaupt mitspielt. Mhm. Aber erstmal musst du jetzt diese Frau mal angehen, was das soll. Du bist da sehr vorsichtig und ängstlich, oder? Ja, eigentlich schon. Na gut, aber so verhält man sich ja nun wirklich nicht in einer Freundschaft. Sie hintergeht dich ja geradezu. Ja, klar. Wenn dein Freund es dir nicht erzählt hätte, würdest du wie die Blöde dastehen. Ja, schon, das stimmt eigentlich. Mhm. Also da würde ich dann schon ganz schön dumm dastehen. Mhm. Also damit du nicht noch dümmer dastehst, musst du das jetzt sagen. Ja, klar. Alles klar. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und deine Sendung ist echt super. Ich schaue die jedes Mal an, wenn sie kommt. Ich danke dir sehr herzlich. Alles klar. Auf Wiederhören, Heike. Tschüss. Tschüss. 1.30 Uhr, 10 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 31 und 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist die Monika und Monika ist 44 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Jürgen, es ist Folgendes. Mhm. Gestern also ist mein Vater gestorben. Mhm. Und ich hatte seit 20 Jahren, sage ich jetzt mal, keinen Kontakt mehr mit ihm. Mhm. So, und weil ich mit seinem Lebenswandel nicht einverstanden war. Was hatte er für einen Lebenswandel? Der war erst mit meiner Mutter verheiratet. Ne? Und während dieses Verheiratetsein hatte er dann ein Verhältnis mit der Nachbarin. Mhm. Dann hat er sich von der Mutter scheiden lassen und hat dann die Nachbarin geheiratet. Mhm. Ne? Da waren zwei Familien schon kaputt gewesen. Mhm. Weil wir waren drei Kinder und da die Nachbarin waren zwei Kinder. Wie alt warst du denn, als der Vater sich hat von deiner Mutter scheiden lassen? Wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da 18 oder so. Mhm. Ich war schon, ne? Ich hatte selbst schon ein Kind. Mhm. So, aber dann war noch mein Bruder da. Der war dann erst 6 Jahre jünger. Mhm. Und die Schwester, die ist dann 7 Jahre jünger. Ne? Mhm. So. Und wo sind die beiden aufgewachsen? Bei deiner Mutter dann? Ja, bei der Mutter. Ne? Du hast dann 20 Jahre überhaupt keinen Kontakt mit ihm gehabt? Nee, überhaupt weil nicht. Ich war mit seinem Lebenswandel nicht einverstanden. Mhm. Ne? Also ihr habt euch auch 20 Jahre nicht gesehen? Nein. Gar nichts? Nein. Mhm. Und dann, als ich geheiratet habe, da habe ich ihn dann mal eingeladen zur Hochzeit, da ist er nicht gekommen. Mhm. Ne? Ja, und jetzt kam der Anruf von meiner Mutter, die sagte mir dann, der Vater ist gestorben. Ich habe auch nie gesagt, mein Vater, das ist jetzt, wo ich jetzt sage, Vater. Ne? Mhm. Vorher habe ich immer gesagt, mein Erzeuger, die ganzen 20 Jahre. Ich hatte keinen Vater, ich hatte einen Erzeuger. Ne? Wenn man dann so eine Nachricht hört, obwohl man mit diesem Menschen in den letzten 20 Jahren, wie du sagst, keinen Kontakt hatte, was für Gefühle kamen in dir auf, als du die Todesnachricht erfahren hast? Gar keine Gefühle. Mhm. Ich habe überhaupt keine Gefühle. Ich kann keine Tränen vergießen oder sonst irgendwas. Ich habe keine Gefühle. Mhm. Ja, und jetzt kommt die Sache, jetzt ist am Samstag die Beerdigung. Ne? Mhm. So, und mein Bruder hatte mich dann angerufen, hat mir dann auch gesagt, hier, Samstag ist die Beerdigung und so weiter alles. Ne? Gut, dann saß ich ja in die Zwickmühle, so gesehen. Ne? Mhm. Gehe ich jetzt zu der Beerdigung hin oder nicht? Ja. Ne? So, und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und so. Und dann sagte mein Mann mir dann, sagte, pass auf, ich sage es dir jetzt einmal, ne? Weil mein Mann ist wirklich, mit dem kann ich reden über alles, ne? Und er kennt ja auch meine ganze Geschichte und so was alles, ne? Hm. Und da sagt mein Mann, pass mal auf, du kannst da hingehen, also, oder wir gehen dahin, mein Mann kommt mit da, ne? Mhm. Und sagt er, und dann hast du warst dann eben, hast da gewesen und hast eben hier, was weiß ich hier, du warst dann eben da gewesen, ne? Mhm. So. Oder du lässt es bleiben, wenn du nicht möchtest. Aber dann nach 20 Jahren kannst du nicht hergehen und kannst sagen, wäre ich mal gegangen, sagt er, dann ist es vorbei. Sagt er, man kann diese Trauerfeier dann nicht nachholen, nochmal, ne? Und so sagt er, das musst du für dich alleine entscheiden. Und wie sieht die Entscheidung jetzt aus für dich? Ich habe mich entschieden, ich gehe hin, nur zum Trauerhaus, also nur zur Trauerfeier da, also zur Kirche eben, ne? Gehe ich hin. Du gehst, ist das vorbei, wird der Sarg rausgetragen, dann gehe ich gar nicht mehr mit bis zum Grab. Da will ich gar nicht mehr mit. Und ich werde auch kein Kranz oder sowas, weil da war die Zwickmühle, ein Kranz auf Schleife kommt dann in Liebe oder was weiß ich da, ne? Oder Ruhe sanft. Ich gönne ihm gar nicht Ruhe sanft. Nicht für den Lebenswandel, den er hatte. Das hört sich hart an, ne? Ja, finde ich schon. Also bei allem Verständnis für deine Kritik, wir wissen ja jetzt gar nicht im Einzelnen, was da alles passiert ist. Ja. Offensichtlich sind schlimme Dinge passiert. Aber vielleicht sollte man über den Tod hinaus so diesen Hass nicht aufrechterhalten. Nee, deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe ja schon mal wenigstens damit zur Kirche oder so. Ne? Aber ist das jetzt so ein ganz kleines Entgegenkommen deinerseits, um die Sache zu befrieden? Oder gehst du da nur hin der Leute wegen? An der Leute wegen überhaupt nicht. Sonst der Leute wegen, dann wäre auch von mir ein schöner Kranz da. Weil die wissen auch, das ist die Tochter, die kennt mich ja. Ne? Denke ich mal, die Leute da, wenn die da kommen. Oder machst du es nur, um dich abzusichern, dass du wirklich nicht in 10 Jahren denkst, ach, wäre ich mal da hingegangen? Gehst du jetzt aus vollem Herzen dahin oder eher so aus Überlegung? Ja, da gibt es noch was, nicht nur aus Überlegung, sondern auch nur aus vollem Herzen, und zwar für meine Mutter. Weil er über den Tod hinaus, ne, mein Bruder hat dann Schriftstück gefunden oder sonst irgendwie was, ne, dass er es nicht verlangt, dass meine Mutter da erscheint auf dem Friedhof. Er will nicht, dass meine Mutter, wenn er mal sterben sollte, soll meine Mutter nicht auf den Friedhof kommen. Und dann, das heißt, Tod hinaus, oder? Ja, das heißt, deine Mutter wird auch nicht kommen. Nein. Aber da verstehe ich nicht, du sagst, du machst es für deine Mutter? Ja. Warum? Ja, weil ich meine Mutter liebe. Ja, aber ist deine Mutter denn überhaupt daran gelegen, dass du da hingehst? Ja, ich denke mal. Hast du mit ihr darüber geredet? Ich habe es ihr gesagt, so wie ich es dir jetzt gerade gesagt habe. Ne? Und hat sie gesagt, dass es... So habe ich ihr das auch gesagt, sagt sie, ja, ist in Ordnung. Ne? Und ich gehe auch dahin und da wird auch noch die zweite Frau dann da sein, denke ich mal. Ich kenne die zweite Frau, kenne ich ja, war ja unsere Nachbarin. Ne? Ja, und dann wird ja auch seine Freundin da sein, die in meinem Alter da ist und so weiter alles. Ne? Sag mal, Mutti, hat dieser Vater dich, als deine Eltern noch zusammen waren, hat er dich auch sehr schlecht behandelt? Nein. Das nicht? Nein. Also da kann ich nichts Schlechtes sagen. Also hat dich nicht geschlagen? Der hat meine Mutter schlecht behandelt. Ne? Also er hat mich eigentlich nicht schlecht behandelt, das kann ich nicht sagen. Eigentlich, ne? Hat er deine Mutter insofern auch schlecht behandelt, dass er sie geschlagen hat, war er gewalttätig zu ihr? Ja, er hat sie geschlagen, als er fremdgegangen ist, da habe ich es mitbekommen, weil ich war ja dann eben die Älteste, ich war 12 und der Bruder, der war ja 6 dann gewesen, die Schwester war 5, ne? So, und ich war 12 Jahre gewesen und ich habe dann auch mitbekommen, wie er die Mutter geschlagen hat, ne? Und so weit alles und die war dann total am Ende und war da am Weinen und war nicht alles und so und ich habe es mitgekriegt, ne? Und da ist der ganze Hass in mir hochgekommen. Deswegen habe ich auch keine Träne mehr für den Mann. Das ist kein Mann mehr oder kein Vater für mich. Sag mal, in den 20 Jahren hat er auch nie den Versuch unternommen, zu dir, zu seiner Tochter nochmal irgendwie einen Kontakt aufzubauen? Nein, gar nichts. Gar nichts. Es gab auch nicht mal einen Brief oder irgendetwas? Nein, gar nichts. Also er hat dich ja auch nicht als Tochter gesehen und behandelt, offensichtlich. Nee, der kannte mich gar nicht. Wohntet ihr in der Gegend gemeinsam? Nein, das nicht. Wir wohnen in 2 verschiedene Orte. Also wir wohnten damals noch im gleichen Ort. Ich meine, bei dir darf man ja nicht so die Namen nennen von den Städten und so, ne? Oder soll man nicht? Muss ja auch nicht nennen, das ist auch egal. Ja, ja gut, aber ich habe ja auch schon. Ne? Monika, wenn du das jetzt für dich so entschieden hast und der Fall wirklich so hart und so klar ist, dann ist es doch auch eine gute Sache. Dann mach das so, geh zur Trauerfeier und verlass die Beisetzung danach dann und geh nicht mit zum Grab. Ja, genau so habe ich es mir auch gedacht. Weil ich weiß nicht, wie ich jetzt Fernsehen angemacht habe, habe ich da gesehen. Ich denke, jetzt muss ich anrufen, ich muss durchkommen, ich muss mal mit dir reden oder so. Ne? Weißt du, ich will darüber gar nicht urteilen. Es wäre sehr, sehr vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, geh richtig zur Trauerfeier, geh auch mit ans Grab. Oder es wäre genauso vermessen, wenn ich sagen würde, nee, komm, jetzt lass es sein. Ja. Wenn du für dich jetzt so diesen Mittelweg gefunden hast, ist ja so eine Art Mittelweg, ne? Das ist ein Mittelweg, weil ich war erst drauf und dran und wollte gar nicht gehen. Wollte sagen, ich bleib weg. Dann ist es doch eigentlich in Ordnung. Dann ist es doch vielleicht auch die salomonische Lösung, die du da gefunden hast. Für dich. Ne? Kommt denn dein Mann mit? Oder machst du ja, der kommt auf jeden Fall mit alleine. Dann bin ich aufgeschmissen, ne? Dann mach das so. Das ist eine gute Entscheidung, ja, oder? Ja, dann macht das so, Monika. Mhm. Ja. Oder Ich würde sagen, dann zieht das dann auch so jetzt durch, wie du das jetzt ausgedacht hast und dir gedacht hast. Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes oder so irgendwie, ne? Dass da irgendwie einer dann, ne? Nein, schlimm ist das nicht. Es ist alles schlimm, was da im Hintergrund war seit 20 Jahren. Die ganze Geschichte ist schlimm. Ja, gut. Es sollte anders sein, das ist schon klar. Mhm. Aber ich meine jetzt so, ist da irgendwo auch verständlich. Meine Sicht ist auch verständlich. Ist völlig verständlich. Oder? Monika, mach es so und ich wünsche alles Gute. Ja, gut. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Ach ja, tschüss. Klaus, 56 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Klaus. Was ist dein Thema? Guten Morgen, Domian. Ja, ich wollte mal anrufen. Ich habe eine Erkrankung seit etwa einem Jahr. Die nennt sich IPP oder Induratio Penis Plastica. Das ist eine Erkrankung, bei der die Schwellkörper des Penis verhärten und dadurch das Glied irgendwie verzogen wird. Also das kann bis in ganz schlimme Formen gehen, dass sich das so ganz klein einringelt. Mhm. Und gegen diese Krankheit sind die Ärzte ziemlich machtlos und ziemlich ratlos. Ich habe am Anfang da hohe Vitamin-E-Gaben bekommen, das hat aber nichts genützt. Und man sagt mir doch immer mehr oder weniger, da kann man nichts machen und das ist auch zu unwichtig, als dass da großer Forschungsaufwand betrieben wird. Das ist also nicht so allgemein auf irgendwelchen Kongressen beheimatet. Wie hat sich denn diese Krankheit bei dir anfänglich vor einem Jahr bemerkbar gemacht? Ja, durch ein Brennen, was ich also ursprünglich für eine Pilzerkrankung hielt. Ich hatte dann auch noch so eine Salbe im Haus, habe die dann erstmal angewandt. Also ein Brennen in der Harnröhre? Ja, so in etwa hat es sich zumindest angefühlt. Es war dann also gar nicht dort, aber da kann man so genau nicht orten. Mhm. Und dann habe ich das genommen, dann bin ich zu einem Arzt, der hat auch auf Pilzerkrankungen und dann bin ich zu einem Urologen, der hat auch noch alles mögliche andere vermutet und dann bin ich zu einem dritten Urologen und hatte mich mittlerweile auch übers Internet selber schlau gemacht und habe dem also schon praktisch die Diagnose fertig geliefert und dann hat er gesagt, ja, das ist so und hat Ultraschalluntersuchungen gemacht und da hat sich das also herausgestellt. Es ist eine ganz seltene Erkrankung. So selten ist sie eigentlich gar nicht. Sie wird totgeschwiegen. Sie wird also, niemand mag das gerne zugeben. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Ja. Wie sieht dein Penis jetzt aus? Ist er sehr eingekringelt, wie du es gerade gesagt hast? Nein, im Schlappenzustand sieht man überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Es tritt also nur bei der Erektion auf. Mhm. Und dann ist das also, geht er also ein bisschen um die Kurve. Mhm. Aber eine Erektion funktioniert noch. Die funktioniert noch, aber überhaupt die ganze Libido ist zurückgegangen. Das muss also irgendwo zusammenhängen. Mhm. Und es ist vor allen Dingen eben halt so, dass wenn die Erektion eintritt, wird es schmerzhaft. Und gerade beim Orgasmus kann es besonders schmerzhaft werden, weil es eben halt dann sich alles nochmal besonders stramm IPP macht. IPP heißt die Erkrankung, IPP, sagst du? Ja. Wie schreitet diese Erkrankung denn in fort? Du hast dich ja offensichtlich schlau gemacht und ein Arzt hat es dir dann auch erklärt. Ja, die schreitet also fort oder bleibt stehen. Wenn sie fortschreitet, dann verknoppelt das eben immer mehr und es kann also dazu führen, dass also Sex überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt, dass irgendwann auch eine Erektion gar nicht mehr richtig möglich ist. Wahrscheinlich, ja. Geschweige denn einen lustvollen Orgasmus. Ja, genau. Mhm. Nun ging das bei mir parallel mit einem Job, den ich mittlerweile auch beendet habe, bei dem ich also sehr gedemütigt wurde und wo ich also im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz einziehen musste. Sodass ich also da auch psychosomatische Zusammenhänge vermute. Und deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil ich mal hören möchte, ob es vielleicht andere Zuhörer gibt, die damit bereits fertig geworden sind, die vielleicht sogar die Erfahrung gemacht haben, wenn man sich so und so verhält, dann geht es wieder zurück, weil ich nämlich Schwankungen feststelle. Mhm. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Also dieser Job, den du hast, hat jetzt primär nichts mit dieser Erkrankung zu tun, sprich mit dem Körperteil nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Es war eine berufliche Situation, in der du gedemütigt wurdest, in dem du gelitten hast und deine Überlegung ist jetzt, dass das vielleicht sich genau da Luft gemacht hat. Ja, genau. Andere Leute haben Herzprobleme, Magenprobleme, richtig. Dass du... Ja, genau. Wie hat der Urologe das denn beurteilt? Ist es möglich, dass der Auslöser psychosomatisch ist? Ja, das war nun gerade ein Urologe, der für so etwas überhaupt nicht offen war. Mhm. Und der hat sich das zwar ganz tapfer angehört, was ich da vermutet habe, hat aber da keinen großen Kommentar zugegeben. Mhm. Lass mich noch eine Frage stellen. Bist du verheiratet? Nein. Du bist nicht verheiratet? Ich habe eine Wochenendbeziehung, habe eine Partnerin, die auch damit umgehen kann. Das wollte ich jetzt fragen. Wenn du eine Partnerin hast, wie geht die Partnerin damit um? Ja, die kann damit umgehen, aber es ist halt auch für mich eigentlich irgendwie natürlich nicht so besonders schön. Und wie gesagt, es hat auch die ganze Libido nachgelassen. Mhm. Und aber ich verstehe jetzt deinen Anruf auch in der Richtung, dass du dich jetzt an die Öffentlichkeit wendest mit dieser, mit dieser Krankheit, von der ich auch noch nie etwas gehört habe. Ja. Vielleicht leiden sehr viele Männer darunter und man traut sich das nicht zu sagen. Richtig. Und du hättest gerne auch Kontakt mit Leuten, um einen Meinungs- und einen Informationsaustausch zu betreiben. Genau. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwelche, vielleicht gibt es ja sogar eine Selbsthilfegruppe, wird es nicht geben, aber vielleicht könnt ihr eine gründen, wenn sich jetzt noch mehr Männer melden sollten. Beispielsweise, oder ich wäre auch interessiert an Leuten, die gesagt haben, bei mir ist es zurückgegangen, weil ich von einer Meldung im Internet gelesen habe, dass es zu 30-40% Spontanheilung gibt, wo also kein Mensch weiß, wie das zustande gekommen ist. Und dass man aber vielleicht doch mal nachforscht, vielleicht hat sich da im psychosomatischen Bereich etwas geändert und gebessert und dadurch ist auch die Krankheit. Okay, das bieten wir gerne an. Also wenn betroffene Männer uns heute noch zuhören, die an dieser Erkrankung leiden oder gelitten haben, die man IPP nennt, die mögen sich gerne bei uns melden und wir stellen einen Kontakt dann mit dir her und dann könnt ihr eure Informationen austauschen und darüber sprechen. Ja, wunderbar. Alles Gute von Herzen. Ja, ich Klaus. Bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Christine, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Christine. Ja, also ich bin verheiratet und habe mich verliebt in einen anderen Mann. Wie lange bist du verheiratet? 9 Jahre. 9 Jahre. Kinder? Ja, 3. Mhm. Und seit wann bist du jetzt verliebt in einen anderen Mann? Das ist schwer zu sagen. Es hat sich so entwickelt. Wir haben uns vor 3 Jahren kennengelernt und ich würde sagen, ernster oder anfing es dann vor einem Jahr ungefähr, dass ich dann dachte, hopp, leider ist ja etwas mehr als nur nett. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? In welchem Umfeld? Ja, in einer erweiterten Nachbarschaft so. Ach so, das heißt, der ist auch ständig präsent, dieser Mann? Ja, ja. Mhm. Ist dieser Mann auch verheiratet? Ja, natürlich. Sonst wär's auch Familie? Ja. Ist dieses Verliebtsein jetzt schon so weit fortgeschritten, dass man sagt, ihr habt was miteinander? Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir haben... Ich weiß erst seit ein paar Wochen, dass es ihm genauso geht. Ach, ihr habt euch dann doch schon anvertraut. Geoutet, ja. Es war dann irgendwann so weit. Und dann haben wir aber beide gesagt, wir wollen das eigentlich so nicht. Wir wollen einfach eigentlich unsere Freundschaft leben, sozusagen. Sind ja diese beiden... problematisch, weil, es ist jetzt eigentlich schwieriger als vorher, weil es natürlich schwieriger wird, sich anzurufen, weil man immer denkt, vielleicht denkt ja einer was. Natürlich. Und sind denn diese beiden Familien als Familien auch befreundet miteinander? Nicht sehr eng, also lose. Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nicht auffallen würde, wenn ich sagen würde, wir gehen mal eben ins Kino oder auch nicht zu viert oder so. Also das wäre jetzt nicht normal. Und wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Mann, mit dem du jetzt 9 Jahre verheiratet bist? Ja, eigentlich gut. Nur, was heißt denn eigentlich? Wir kennen uns schon 18 Jahre und ich denke, wir sind einfach normalen Verschleißerscheinungen, die der Alltag so mit sich bringt, erlegen. Mhm. 3 Kinder, 18 Jahre. Ja. Du bist treu gewesen die ganzen 18 Jahre? Ja. Und auch noch. Auch noch? Auch noch treu. Gibt es denn so ganz jetzt unter uns beiden so ganz heimliche Träume, wo du dir das vorstellen kannst, mit dem Nachbarn auch zu schlafen? Und auch die Sehnsucht danach? Ja. Ja, die ist auch auf beiden Seiten da, aber wir suchen eigentlich beide irgendwie krampfhaft oder verzweifelt oder wie auch immer den Weg, die Schmetterlinge zur Landung zu bringen, sozusagen, ohne uns ganz verlassen zu müssen, sozusagen. Ne? Problematisch ist es natürlich, dass du sagst, wir sind verliebt ineinander. Wenn du jetzt gesagt hättest, ach, ich habe auch mal eine Sehnsucht nach einem anderen Mann, nach einer anderen Sexualität. Nein, das hatte ich noch nie. Also das ist auch nicht ursächlich. Also das ist die gar nicht der Fall. Nur wir haben uns einfach wirklich richtig befreundet und kennengelernt und sind einfach neugierig aufeinander geworden. So, jetzt haben wir ein Problem, ne? Ja. Das heißt, ihr habt ein Problem. Mhm. Deine Ehe ist eigentlich in Ordnung. Du liebst deinen Mann. Ja, das ist eine große meine Kinder. Ich finde eigentlich alles wunderbar. Ihm geht's genauso. Es ist nur eine andere Ebene einfach. Also nach 18 Jahren weiß ich nicht, bei wem da die Schmetterlinge doch so hochfliegen, das mag vorkommen. Aber ach, das ist eigentlich ja ganz normal nach 18 Jahren. Das ist völlig normal. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich das so oft schon gehört habe, auch im Freundeskreis. Und es gibt da kein kluges Rezept. Das haben wir auch schon festgestellt. Ja, wir haben auch schon alles Mögliche probiert. Ja. Wir haben gesagt, okay, wir telefonieren jetzt erstmal gar nicht mehr und sehen uns auch nicht mehr. Und dann ist da ist auf der einen Seite ist die Ehe, da ist die Familie, da sind die Kinder, da sind die guten Erfahrungen, die man mit dem Ehepartner gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist jemand Neues, ne? Da britzelt es in einem und da ist man aufgeregt. Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit, als ich noch nicht wusste, wie es ihm ging, immer gehofft, dass sich das einfach wieder verdünnisiert, so wie es gekommen ist. Ne? Jetzt ist die Frage, jetzt steht ihr wirklich vor dem Problem, wie verhalten wir uns weiter? Ja. Gehen wir auf Distanz, um das Ganze nicht noch mehr zu problematisieren? Ja, das Problem ist eigentlich, dass Distanz das Ganze eher problematisiert. Also, naja, nun gut, aber wenn ihr jetzt noch immer mehr miteinander umgeht und euch trefft und redet, wird es noch schwieriger. Ja, möglicherweise. Dann wird es noch schwieriger. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auch eben schwierig, sich ganz aus dem Weg zu gehen, nicht? Also man läuft sich ja auch so über die Füße einfach. Mhm. Und das ist nicht zu vermeiden sozusagen. Der Ort ist nicht so groß, nicht geht. Wenn ich, ist mal so zwei, wenn man sich das bildlich vorstellen würde. Auf der einen Seite ist die Familie, die Ehe, die Kinder. Und auf der anderen Seite ist der Freund, der Geliebte, sage ich jetzt mal, der Neue. Mhm. Was hat ein größeres Gewicht für dich? Ganz sicher die Familie. Mhm. Ganz sicher, das war für mich auch nie eine Frage und für ihn auch nicht. Also wir haben beide nie gesagt, also wir wollen das jetzt in irgendeiner Form riskieren. Mhm. Nicht umsonst ist auch noch nichts weiter gelaufen. Ne? Ich glaube, Christine, dass man manchmal im Leben, leider Gottes, Dinge sich dazu disziplinieren muss, Dinge wegzudrängen. Mhm. Für etwas anderes, was man als wichtig und wertig erkannt hat. Mhm. Und ich glaube, dass es einem... Ich glaube nicht, dass man zweigleisig fahren kann. Nee, das ist ja das Problem. Sonst hätte ich keins. Ne? Ja, und ich glaube, dass das Klügste wahrscheinlich erstmal der Versuch, ich sag's vorsichtig, der Versuch wäre, dass du den Kontakt minimierst mit ihm. Mhm. Und dann wirst du sehen, ob du in einem halben Jahr oder wie lange auch immer, ob du das aushältst, ob es funktioniert oder ob das neue Gefühl so stark ist, dass dein Herz sagt, nein, ich muss mit dem Kontakt haben. Da muss man wieder neu überlegen. Aber ich glaube, als jetzige Entscheidung wäre es richtig zu sagen, nee, komm, wir lassen das sein. Ja, das haben wir ja auch schon versucht. Das hat mit einem halben Jahr nicht geklappt. Hat sich dann eher, weiß ich nicht, nach zwei Tagen oder so, hat nicht haltbar. Dann kam eine Mail und... Ja, dann war er auch nicht diszipliniert, ne? Er hat dann wir waren beide nicht diszipliniert, natürlich. Mhm. Also eigentlich, es ist vielleicht auch ein bisschen so, dass sich jeder davor fürchtet, dass der andere plötzlich diszipliniert ist. Mhm. Ne? Weil es ist ja wirklich auch so ein Schritt dann zu sagen, ich verzichte auch wieder auf diese Schmetterlinge, ne? Das ist ja auch nicht unangenehm. Aber man kann eben nicht alles haben, ne? Nee, natürlich nicht. Man kann nicht die Lust haben und man kann nicht die Familie haben. Ne? Nee. Also so wie du es jetzt beschrieben hast. Nee, natürlich. Versucht es mal mit der Disziplin nochmal. Aber man kann das natürlich auch nicht auf ewig sich ausreden. Wenn es, ich sag mal, in einem Jahr immer noch so ist oder noch viel akuter ist, dann musst du ganz grundsätzlich neu denken. Mhm. Aber in diesem Stadium, wie du es jetzt beschrieben hast, glaube ich, sollte man es nochmal so versuchen. Gut. Du hast so etwas, du hast so viel, du trägst auch so viel Verantwortung, ne? Ja, das sind natürlich. Die Kinder, das ist die Ehe. Und natürlich. Ja, sicherlich. Wenn ich die nicht tragen würde, dann wäre alles anders. Natürlich, aus, klar, na klar. Dann wäre schon viel mehr passiert. Ja, gute Disziplin wünsche ich. Das ist verdammt schwer jetzt. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Mehmet, 22 Jahre. Hallo Mehmet. Hallo. Ja. Ich habe ein Problem. Erzähl. Und zwar habe ich eine Behinderung. Ja. Spina bifida nennt sich das. Wie nennt sich das? Spina bifida. Mhm. Was ist das genau? Das ist, ich habe von Geburt an... Habe ich Nerven, wie soll ich sagen, das Deutsch hapert. Ich habe die Nerven, die sind kaputt, sage ich mal, im Rücken. Im Rücken? Ja. Das heißt, du kannst dich nicht normal bewegen oder sitzt im Rollstuhl? Ich laufe. Ich habe Glück im Unglück. Also 98% meiner Behinderung, habe ich gehört, könnten nicht laufen. Mhm. Aber ich bin von den 2%, die noch laufen können. Läufst du so ein bisschen wackelig mit Stock oder mit Krücken? Ich humpel kräftig. Ja. Macht sich das sonst auch noch bemerkbar am Körper, diese Behinderung, diese Nervenbehinderung? Ich habe Blasen- und Darmprobleme. Mhm. Was heißt das? Bitte? Was heißt das? Was sind das für Probleme? Inkontinenz halt. Ja. Mhm. Trag 24 Stunden Windel. Mhm. Hab mehrere OPs gehabt. Mhm. Die Blase... Da konnten sie nicht viel machen. Da haben sie eine Blasenvergrößerung zwar gemacht, aber viel geholfen hat es nicht. Mhm. Am Darm haben sie so einen künstlichen Ausgang, ja, so zum Spülen. Mhm. Ich spüle alle 4 Tage den Darm. Mhm. Früher war es dann noch schlimmer. Also jetzt mit dem Darm geht das halt, aber mit der Blase ist immer noch das. Also mein Problem ist, Grund dessen, weil ich Windeln trage, habe ich noch bis heute, bis zu meinem 20. Lebensjahr, noch keinen sexuellen Kontakt gehabt. Mhm. Weil es mir irgendwie peinlich ist, irgendwie, weiß ich nicht, mit Mädchen zu treffen. Mhm. Und dann, wenn es bis dahin kommt, dann steht das da halt vor, dass ich dann irgendwie Windeln trage oder wenn ich zum Puff gehen würde oder so. Mhm. Das habe ich bis heute nicht getraut. Gab es denn schon mal Mädchen oder Frauen, junge Frauen, in die du verliebt warst? Ja, für die ich mich interessiert habe, aber, aber verliebt gab, so direkt nicht, nein. Es gab auch noch keinen näheren Kontakt, also zumindest ein bisschen mal Händchen halten oder sich öfter treffen oder sowas? Ja, doch, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann irgendwie erfahren haben, der Mehmet hat das und das. Mhm. Und dann war auch alles wieder vorbei. Ach so, du hast das dann gesagt und die haben das irgendwie erfahren? Du hast es gesagt? Ja, nach einer Zeit, ja. Bitte? Nach einer Zeit habe ich denen dann gesagt, dass, pass mal auf, so ist es bei mir. Mhm. Ja. Und dann sind die Frauen zurückgegangen und haben gesagt, das möchten sie nicht. Das, genau. Mhm. Das ist sicher eine schwierige Sache. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass du dich da schämst und gehemmt bist. Das wäre wahrscheinlich jeder von uns, wenn man eine solche Erkrankung hat. Ich habe noch eine Frage zu dem Darmausgang. Ist der Darm, der künstliche Darmausgang, ist der so oben an der Hüfte angebracht? Nee, das ist kein Darmausgang. Da ist am Bauch, rechten Bauchdecke, an der rechten Seite ist da so ein kleines Loch. Mhm. Da muss ich mit einem Katheter rein. Mhm. Dann mit so einer Salzwasserlösung lasse ich da reinlaufen. Mhm. Und dann habe ich den normalen Darmausgang, also im normalen Wege. Mhm. Und das wird auch so bleiben oder kann das sein, dass das nochmal umoperiert wird? Und nee, das bleibt. Das bleibt so. Mhm. Das bleibt so, da wird nichts besser. Mhm. Mehmet, was machst du vom Beruf? Ich mache eine überbetriebliche Ausbildung. Als was? Als im Lager. Im Lager. Ja. Das heißt, du machst eine Ausbildung und hast auch die Chancen, dann hinterher einen Job zu bekommen? Also das ist eine überbetriebliche Ausbildung und meine körperlichen Behinderungen halt lassen es im Moment noch zu, dass ich die Arbeit noch machen kann. Also die drücken auch ein richtiges Auge zu, damit ich nicht so schwere Sachen machen muss. Mhm. Aber wenn ich jetzt die Ausbildung abgeschlossen habe, dann weiß ich nicht, also ob ich dann eine richtige Stelle kriege. Ach so, ja. Das steht dann noch offen. Zu den Frauen. Ich glaube, dass du, aber das wirst du sicher auch schon selbst so dir gedacht haben, dass du dich damit abfinden wirst müssen, dass du es nun mal ein bisschen schwerer, oder was heißt ein bisschen sehr viel schwerer hast als Männer und junge Männer, die gesund sind und nicht behindert sind. Ja, aber... Aber ich glaube, ich kann da ja nur so ein bisschen aus der Erfahrung schöpfen, die ich hier in den 5 Jahren in dieser Sendung gemacht habe und was ich alles so gehört habe. Mhm. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben an der Stelle, würde die Möglichkeit auch gar nicht als so gering einstufen, dass du irgendwann, du bist ja nun auch erst 22, das ist ja auch noch kein Alter, dass du auf eine Frau stößt, die damit zurechtkommt und dir das nichts ausmacht. Ich habe genügend Pärchen dieser Art hier in der Sendung schon gehabt, die mit, wo der eine behindert war, der andere nicht behindert oder beide ein bisschen behindert oder wie auch immer und wo man sich arrangiert hat. Du musst einfach ein größeres Durchhaltevermögen haben, Mehmet. Aber ich glaube, das hast du sowieso schon, wenn man so eine schwere Erkrankung hat. Und du bist ja nur auch schon trainiert im Leben. Ja, ziemlich. Also ich habe einen guten Kollegenkreis, das ist es nicht. Aber so, wenn ich irgendwie von den Kollegen höre, du kennst das ja auch irgendwie unter den Kollegen, ich habe das und das und das gemacht und so. Mhm. Und dann kannst du nicht großartig mitreden. Irgendwie. Nee, das kannst du nicht, das ist klar. Ist denn bei dir hauptsächlich die Sehnsucht nach auch mal nach dieser sexuellen Erfahrung oder ist die Sehnsucht am größten nach einer Liebe und nach einer Geborgenheit? Ja, nach einer Liebe, die dann dazu führt halt, ne? Mhm. Irgendwie alles in einem, ob was richtig funktionieren würde. Mhm. Aber bis jetzt noch nicht. Klappt irgendwie. Ja, 22, du sagtest vorhin, 22 ist nicht so die Welt, aber trotzdem. Ist klar, für dich erscheint es natürlich jetzt schon jämmerlich lang, dass da noch nichts passiert ist, ist mir schon klar. Aber ich kann dich wirklich nur ermutigen, bei der Stange zu bleiben, Mehmet. Alles andere, nur so geht es, nur so geht es. Und ich sage dir, es gibt Frauen und Partnerinnen, die auch mit so etwas klarkommen und die dich so nehmen, wie du bist und dich so lieb haben. Du darfst nur nicht aufgeben. In meinem Kreis gibt es die aber nicht, das kann ich dir garantieren. Bist du dir sicher? Ich habe bis jetzt keinen gefunden, also ich bin nie groß geworden. Mhm. Hier gibt es solche Leute nicht. Also. Und wenn du vielleicht einfach überlegst, wo und wie du vielleicht auch noch anders Leute oder Frauen kennenlernen könntest, dass du aus deinem Kreis auch einfach herauskommst? Ja, also mit meinen Freunden bin ich schon gut unterwegs. Mhm. Aber ja, was willst du in 2-3 Stunden großartig was reißen? Mhm. Das geht ja auch nicht. Mehmet, jetzt ist diese Sendung gleich zu Ende. Das tut mir sehr leid. Das heißt, wir müssen abbrechen. Aber ich wünsche dir wirklich alles Gute und lass dich auch nicht kleinkriegen. Und wenn du noch mehrere Niederlagen erlebst, irgendwann wirst du auch schon Erfolg einfahren. Ich bin ganz sicher. Ich wünsche es dir von Herzen. Ich wünsche dir auch viel Glück bei deiner Sendung. Dankeschön, Mehmet. Auf Wiederhören. Okay. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute nach Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und wieder erfahren sind dann mit einem prominenten Gast bei mir. Zu Gast ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Eine Stunde lang stellt er sich euren Fragen und euren Anmerkungen. 1 Uhr Radio 1 live, wieder erfahren sehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Zwei Uhr vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Zunächst kurz ein Blick aufs Wetter in Deutschland. Nachts im Westen Regen, im Osten wolkig, 9 bis 2 Grad. Morgen von Rügen bis zum Bodensee etwas Regen, im Osten und im Westen wechselnd bewölkt und kaum Schauer bei 8 bis 13 Grad. Die Meldungen. Jerusalem. Nach ihrem Bekenntnis zu dem jüngsten Bombenanschlag in Jerusalem, bei dem gestern 2 Menschen getötet wurden, hat die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad mit weiteren Anschlägen gedroht. Zuvor hatte die Gruppe eine Erklärung veröffentlicht, in der das Attentat als heroische Operation bezeichnet wird. Palästinenserchef Arafat verurteilte dagegen die Tat und sagte, Israelis wie Palästinenser müssten trotzdem weiter versuchen, die Lage zu entspannen. Die Israelis haben den Palästinensern unterdessen eine Frist von 24 Stunden zur Umsetzung der kürzlich beschlossenen Waffenruhe gesetzt. Berlin. Die CDU distanziert sich offenbar vom Begriff der deutschen Leitkultur. Momentan ist ein neues Parteipapier zur Zuwanderung